vertrauten Realität lauert das Unfassbare. Hinter dem Hörbaren verbergen sich geheimnisvolle Rätsel. Hinter dem Augenscheinlichen liegt noch eine andere Wahrheit. Die unbekannte Dimension. Right.